spiele jetzt ein Stück auf einem ostfriesischen Telefon. Oh Mann. Ein Ostfriese kommt in die Post und sagt, eine 40-Pfennig-Marke, aber machen Sie einen Preis ab, soll ein Geschenk sein. Woran erkennt man, dass ein Ostfriese gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen ist? Die Mülleimer sind leer gefressen und der Hund wurde vergewaltigt. Das können wir! Interessant ist für mich festzustellen, wie über solche diffamierenden Witze immer wieder gelacht wird. So, der eine lacht so ganz zickig, lacht die, also die. Der eine lacht so zahnlos. Und einer lacht so nach Beethoven. Und einer lacht so ganz eingezogen. Und der andere lacht wieder so ganz spontan. So.